Sie hören einen Vortrag von Klaus Törner zum Thema deutsche Südosteuropapolitik im Wandel der Zeit, vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2010 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin also Klaus Törner, komme aus Oldenburg in Niedersachsen und bin Pädagoge und Sozialwissenschaftler und habe dieses viel zu dicke Buch geschrieben, das heute sozusagen Grundlage des Referates sein wird. Dieses Buch beschäftigt sich mit der deutschen Südosteuropapolitik, den Plänen von 1840 bis 1945. Ich versuche aber heute auch noch darüber hinauszugehen und bis in die Gegenwart zu kommen, damit wir auch Bezüge herstellen können zu dem, was jetzt passiert. Dieser große Zeitraum beinhaltet einmal, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger wird als normalerweise bei dem Vortrag, weil es einfach 150 Jahre Geschichte sind. Und auf der anderen Seite kann es trotzdem sein, dass bestimmte Sachen eben nicht ausreichend beleuchtet werden oder zu kurz kommen. Aber dafür ist dann ja hoffentlich noch Zeit in der Diskussion. Zuerst einmal zur Begründung, warum habe ich eigentlich im Jahr 1840 angefangen, einer Zeit, wo es das Deutsche Reich ja noch gar nicht gibt. So wie ihr wisst, ist das Deutsche Reich nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 gegründet worden. Also im Jahre 1840 gab es nur den deutschen Zollverein, Preußen und Österreich-Ungarn und so weiter, aber eben noch kein deutsches Reich. Trotzdem ist es wichtig, im Jahr 1840 anzufangen, wenn es darum geht, die deutsche Expansion oder die deutschen Expansionsabsichten nach Ost- und Südosteuropa zu betrachten, weil in dieser Zeit Friedrich List publiziert hat und wichtige Resonanz hatte mit seinen Schriften. Friedrich List, der aus Reutlingen kam, gilt als der Vater der deutschen Nationalökonomie und war auch ganz wichtig für die Entwicklung der Eisenbahnwege, die hier im Deutschen Reich gebaut wurden und dann bis später nach Bagdad gebaut wurden. Dazu kommen wir dann noch in dem Vortrag. Also Friedrich List, der Vater der deutschen Nationalökonomie, ist sozusagen Ausgangspunkt meines Buches, weil er eben auch derjenige gewesen ist, der die wesentlichen Expansionslinien in Richtung Ost- und Südosteuropa vorgezeichnet und vorgegeben hat. Er hatte nicht nur in seiner Zeit eine ziemlich große Wirkung, sondern zumindest bis in den Nationalsozialismus hinein, aber auch jetzt gibt es immer noch viele Ökonomen, die sich auf Friedrich List beziehen und es gibt Schulen, die nach ihm benannt werden und so weiter. Gestern in Ulm habe ich das zum Beispiel gesehen. Also Friedrich List steht für zwei wesentliche Parolen, die diesen Vortrag einleiten. Das erste ist auch der Titel des Buches, der ganze Südosten ist unser Hinterland. Das lese ich gleich nochmal im Kontext vor. Und die zweite Parole von Friedrich List, die leitgebend ist, heißt, Deutschland hat die Aufgabe, den Südosten zu zivilisieren. Also einen Missionsauftrag in Richtung Ost- und Südosteuropa zu erfüllen. Okay, jetzt mal kurzes Zitat. Bei List geht es nicht nur um die Eisenbahnbauten in Richtung Ost- und Südosteuropa, sondern auch um die Donau, die ja hier vor den Toren fließt, als eine wichtige Verkehrsader in Richtung Ost- und Südosteuropa und Schwarzes Meer. Vielleicht nochmal als Vorrede. Wenn es damals um Südosteuropa ging, dann wurde das meistens nicht Südosteuropa genannt, sondern Orient. Dazu muss man eben wissen, dass Südosteuropa damals aufgeteilt war. Einerseits gehörte ein großer Teil noch zum Habsburger Reich, das heißt der nördliche Teil Jugoslawien, zu späteren Jugoslawien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, gehörte zum Habsburger Reich. Und alles, was südlich davon war, alles, was sozusagen heute Bulgarien umfasst, was Rumänien umfasst, was Bosnien-Herzegowina betrifft, was Montenegro, Serbien, Mazedonien, das Kosovo, Albanien betrifft, all das lief damals unter dem Begriff Orient. Und das hatte was damit zu tun, dass diese Gebiete eben von der Türkei bzw. vom Osmanischen Reich beherrscht wurden. So viel zur Vorrede. Und wenn jetzt Liz dann auch noch von der Hohen Pforte spricht, die Hohe Pforte war ein Synonym für den Sultan in Konstantinopel oder die Herrschaft im Osmanischen Reich. Und man ging eben davon aus, oder Liz ging davon aus, dass das Osmanische Reich nicht mehr auf ewig Bestand haben würde, weil es sich hoch verschuldet hatte. Dazu komme ich gleich auch noch. Also Liz geht in seinem Zitat davon aus, dass das Osmanische Reich in absehbarer Zeit nicht mehr existieren wird. Also, letzter Satz zur Vorrede. Die deutsche Auswanderung. Zu dieser Zeit, 1840, wisst ihr wahrscheinlich alle, gab es eine große deutsche Auswanderungswelle in Richtung Nordamerika. Viele Leibeigene, frühere Leibeigene oder Bauern waren freigesetzt und hatten hier in den deutschen Gebieten kein richtiges Auskommen mehr und sind ausgewandert. Und wie ihr ja aber auch wisst, hatte es vorher schon eine größere Auswanderungswelle der sogenannten Donauschwaben in Richtung Südosteuropa gegeben. Und es gab also jetzt Propagandisten in der Zeit um 1840, die gesagt haben, die Auswanderung, die jetzt in Richtung Nordamerika geht, die müssen wir umlenken, weil wenn diese Menschen alle nach Nordamerika gehen, dann sind die für das Deutschtum verloren und für die deutsche Wirtschaft auch verloren. Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Auswanderung umgelenkt wird in Richtung Ost- und Südosteuropa. Und einer der Propagandisten dieser Auswanderung von Deutschen in diese Richtung war eben auch Friedrich List. So, langer Rede, kurzer Sinn. Jetzt eher wörtlich. Welchen gewaltigen Strom von Macht lässt das südöstliche Deutschland nach dem Ozean fließen, in den Kanal der Donau geleitet? Was könnte dieser Strom bewirken? Geringeres wahrhaftig nicht als die Begründung eines mächtigen germanisch-magyarischen, also ungarischen östlichen Reiches, einerseits vom Schwarzen, andererseits vom Adriatischen Meer bespült und vom deutschen und ungarischen Geist beseelt. Denn soll die Hohe Pforte fallen, und das wird sie so gewiss als im Spätjahr die dürren Blätter, wem wird alsdann die Natur diesen Teil ihrer Erbschaft zuerkennen? Wem sonst als den Ungarn im Verein mit den Deutschen? Wir können wachsen wie Nordamerika, und das recht bald und schnell, ohne Meer und ohne Flotten und Kolonien. Wir haben Hinterland so gut wie die Amerikaner, die Länder an der unteren Donau und am Schwarzen Meer, die ganze Türkei, der ganze Südosten jenseits Ungarn ist unser Hinterland. So, die meisten Linken, für die ist das selbstverständlich zu sagen, für Nordamerika, Lateinamerika ist ganz klar das Hinterland von den USA, aber selbst bei Linken und auch in der ganzen deutschen Publizistik oder Geschichtsschreibung ist es eigentlich nicht gang und gäbe zu sagen, Deutschland hat auch ein Hinterland und das ist nämlich Ost- und Südosteuropa. Aber List hat es hier eben festgehalten und ziemlich deutlich festgehalten. Und wie gesagt, der ist nicht ohne Wirkung geblieben und auch in seiner Zeit gab es viele Zeitgenossen, die ähnlich gedacht haben wie er. Zum Beispiel gab es damals hier vor allen Dingen in Südwestdeutschland ein ganz verbreitetes Staatslexikon. Das wurde von Rottek und Welk herausgegeben. Auch in diesem Staatslexikon hat List geschrieben und andere geschrieben. Und genau in diesem Kontext deutsche Auswanderung leiten in Richtung Ost- und Südosteuropa, die Eisenbahnbauten in diese Richtung leiten und die deutsche Wirtschaftsexpansion in diese Richtung. Und ein anderes wichtiges Sprachrohr in dieser Zeit für diese Zielsetzung war die größte Tageszeitung, die es im deutschen Zollverein in diesen Tagen gab. Und das war die Augsburger Allgemeine Zeitung. Auch die habe ich untersucht und auch da findet ihr was zu den Artikeln in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. So viel zu Friedrich List. Zeitgenossen von Friedrich List waren dann auch die Demokraten der sogenannten deutschen bürgerlichen Revolution um 1848, die sich dann in der Paulskirche in Frankfurt trafen, um vor allen Dingen darüber zu diskutieren, wie ein zukünftiger deutscher Staat auszusehen habe. Und der wesentliche Streitpunkt der Frankfurter Demokraten oder die sich dort getroffen haben, war, ob es ein Kleindeutschland oder ein Großdeutschland geben sollte. Das heißt, ein Deutschland, das vor allen Dingen von Preußen beherrscht werden sollte und ohne die deutschen Gebiete des Habsburger Reiches, oder eben ein Großdeutschland, was eben auch die deutschen Gebiete des Habsburger Reiches oder noch andere Gebiete des Habsburger Reiches einschließen sollte. die kleindeutsche Lösung hat sich da durchgesetzt, aber niemand von den Historikern, die sich mit der Frankfurter Paulskirche beschäftigt haben, haben eigentlich mal einen Blick darauf verschwendet, dass diese Demokraten, die sich dort in dieser Frage in die Köpfe gekommen sind, eine große Einigkeit hatten darin, dass egal ob jetzt Groß- oder Kleindeutschland, dieses künftige Deutsche Reich eben dieses Hinterland, was Friedrich List da beschrieben hat, nämlich Ost- und Südosteuropa, für immer an sich anbinden soll. Ich lese euch jetzt mal eben das Resümee, was sich nach der Durchsicht der ganzen Redebeiträge der Frankfurter Paulskirchenversammlung gezogen habe. In den Debatten der Paulskirche wurde die spätere deutsche Südosteuropapolitik in vielfältiger Weise vorkonturiert. Immer wieder bekräftigt wurden dabei sechs Hauptziele. Erstens, die Sicherung bedeutender ökonomischer Interessen in Südosteuropa. Zweitens, die Konzentration der deutschen Auswanderung und Kolonisation auf Südosteuropa. Drittens, der ideologisch aufgeladene und rassistisch begründete Anspruch einer angeblich notwendigen deutschen Mission in Südosteuropa und im Nahen Osten unter dem Deckmantel von Kultur, Bildung und Zivilisation. Viertens, das Bestreben, einen jugoslawischen Staat zu verhindern. Jugoslawisch bedeutet übersetzt südslawisch, also man wollte quasi keinen größeren Staat zulassen, der sozusagen in Südosteuropa sich bildet, und das lief unter dem Begriff jugoslawisch, weil man Angst hatte, dass so ein größerer Staat quasi der deutschen Wirtschaftsexpansion und auch der deutschen Auswanderung in dieser Richtung im Wege sein würde. Also keinen jugoslawischen Staat oder einen südosteuropäischen Staatenbund, der nicht unter deutscher Hegemonie stehen würde. Fünftens, das ökonomisch und strategisch begründete Bestreben, einen Zugang zur Adria und zum Schwarzen Meer zu erreichen. Und sechstens, die Errichtung eines Bollwerkes gegen Russland in Südosteuropa. Also Russland wurde schon 1848 als der wesentliche Gegner der deutschen Expansionsabsichten in Südosteuropa gesehen. Das hatte unter anderem was damit zu tun, dass Russland oder die russische Regierung vor allem daran interessiert war, das Hauptexportgut, nämlich Getreide, auch nach Westeuropa zu exportieren und das über das Mittelmeer zu exportieren. Das heißt, die russische Regierung, die russische Wirtschaft versuchte, einen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen, und das eben unter anderem oder vor allem über die Adria und die möglichen Bündnispartner Serbien, Bulgarien und andere slawische Gebiete. Das war die russische Zielsetzung, und diese russische Zielsetzung kreuzte sich mit der deutschen Zielsetzung in dieser Richtung. Gut, soviel zu der Frankfurter Paulskirche. Zeitgenossen der deutschen Demokraten 1848 waren Friedrich Engels und Karl Marx. Und man könnte jetzt denken, dass so wie Karl Marx und Friedrich Engels viele andere Debatten der bürgerlichen Presse und der bürgerlichen Demokraten kritisch betrachtet haben, sie das auch gemacht haben bei den deutschen Expansionsabsichten in Richtung Ost- und Südosteuropa. Und ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben, alle Schriften von Marx und Engels unter diesen Stichworten mal durchzuschauen, und war darüber ziemlich erschrocken, dass es leider nicht so ist, dass Marx und Engels da eine Kritik dran geäußert haben, sondern sie haben zum Beispiel den Eisenbahnbau in diese Richtung auch sehr toll gefunden, weil man damit den Fortschritt verbreiten könnte. Sie haben einen ziemlich rassistischen Blick auf die Bevölkerung in Ost- und Südosteuropa gehabt, wozu ich gleich noch komme. Und sie haben der gesamten Bevölkerung in Südosteuropa nicht das Recht zuerkannt oder für die Zukunft, dass die eigene Staaten gründen könnten. Das hatte was damit zu tun, dass Marx und Engels von Hegel auskamen und Georg Friedrich Hegel in seinen geschichtsphilosophischen Thesen die These aufgestellt hatte, es gibt geschichtslose Völker. Völker ohne Geschichte, Völker und Völker ohne Zukunft. Das waren für Hegel die Völker, die zu seiner Zeit keinen eigenen Staat oder kein eigenes Reich hatten. Und die hat er nochmal unterteilt. Und die Slawen, also vor allem die Slawen, die nicht in Russland lebten, die waren eben Teil vom Osmanischen Reich oder Teil von Österreich-Ungarn, hatten also keine eigenen Staaten und waren deshalb für Hegel geschichtslose Völker, die eigentlich nur unter der Herrschaft anderer Völker ein Lebensrecht oder eine Lebensperspektive hatten und die auch keine eigene Industrie aufbauen konnten, so Hegel, sondern immer nur als Ackerbauern leben konnten. Das war das, was Hegel geschrieben hatte in seinen geschichtsphilosophischen Thesen, und Friedrich Engels und Marx hat das dann auch unterschrieben, hat das so übernommen und hat das übertragen auf die Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848. Aber es ging leider noch darüber hinaus. Nämlich zu diffamierenden und stereotypen Darstellungen der südosteuropäischen Bevölkerung Österreich-Ungarns. Diese finden sich auch in der von Marx ab Sommer 1848 herausgegebenen Neuen Rheinischen Zeitung, die seitens der Habsburg-Monarchie gegen die Aufstände des österreichischen und ungarischen Bürgertums eingesetzten südosteuropäischen Soldaten wurden dort, also in der Neuen Rheinischen Zeitung, zum Beispiel am 27. Februar 1849 als, Zitat, Kopfabschneider, Bauchaufschlitzer und Kinderspießer dargestellt. Sie würden sogar Menschen braten und seien so geldgierig wie die Juden. Zitat Ende. Der Artikel fuhr fort, ein ähnliches Schauspiel zu sehen, reist man vergebens in die Urwälder zu den Barbaren und Menschenfressern. Es gibt dort höchstens nur Wilde, aber keine Satane. Okay, soweit hier Friedrich Engels, und bei Marx finden sich eben ähnliche Dinge in den Artikeln über Ost- und Südosteuropa. Jetzt muss man sich natürlich fragen, woher kommt das? Einerseits eben, wie gesagt, von der Theorie von Hegel. Andererseits muss man eben wissen, dass diese südosteuropäischen Soldaten, von denen dann die Rede war, ist, das waren vor allen Dingen Kroaten, Slowenen und Serben. Das waren Bevölkerungsgruppen, die an der Militärgrenze zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburger Reich lebten und die vom österreichischen Kaiser jetzt gegen die ungarischen Revolutionäre eingesetzt waren. Und Marx und Engels waren verständlicherweise Sympathisanten der ungarischen Revolution, des ungarischen Bürgertums gegen das Habsburger Reich, und waren natürlich jetzt wütend darauf, dass Soldaten aus Südosteuropa auf Seiten des Kaisers, des österreichischen Kaisers, gegen diese Revolutionäre gekämpft haben. Also bis zu diesem Punkt kann man ihre Sicht nachvollziehen, aber ich denke, das kann nicht diese rassistische und wie bis zu antisemitische Haltung gegenüber der ganzen gesamten Bevölkerung Südosteuropas entschuldigen. Wer den Text über Marx und Engels gerne nochmal ausführlich lesen will und nicht das ganze Buch lesen will, der kann sich nachher eine ältere Jungle World mitnehmen. Da ist als Dossier der gesamte Teil über Marx und Engels drin. Okay, jetzt komme ich zu der Zeit von Bismarck, die ich auf die Epoche von 1850 bis 1890 datiere. Aber bevor ich zu Bismarck direkt was sage, noch zu einem weiteren Propagandisten und Publizisten, der eine ähnlich langfristige Wirkung hatte wie Friedrich List, nämlich zu Paul de Lagarde. Paul de Lagarde war Theologe und Orientalist. Was der Orient war, habe ich euch gerade kurz erläutert. Paul de Lagarde fing an, in den 1850er Jahren zu schreiben, bis hin in die 1880er Jahre. Hat vor allen Dingen auch die Verbreitung des Deutschtums in Ost- und Südosteuropa eben propagiert, weniger die wirtschaftliche Expansion. Und jetzt eben noch ein kurzes Zitat zu Paul de Lagarde, weil das auch die Kontinuität bis in die NS-Zeit ziemlich drastisch, finde ich, verdeutlicht. Eine erschreckende Tradierung, die von Lagarde zum Nationalsozialismus reicht, wird in der Haltung von Lagarde zum Umgang mit der jüdischen Bevölkerung Ost- und Südosteuropas deutlich. 1853, das heißt 80 Jahre vor Beginn der NS-Herrschaft, forderte Lagarde als Voraussetzung für die Realisierung deutscher Kolonisationsprojekte in Ost- und Südosteuropa, die in den Weichsel- und Donauländern lebenden Juden abzuschaffen, Zitat, und nach Palästina oder, wie er später schrieb, noch lieber nach Madagaskar auszusiedeln, da es unmöglich sei, eine Nation in der Nation zu dulden. 1885 ging Paul de Lagarde noch weiter. Neben Deportationen von Juden aus Ost- und Südosteuropa forderte er nunmehr auch Umsiedlungen anderer Bevölkerungsgruppierungen zur Durchsetzung einer deutschen Kolonisation. Er schrieb weiter, dass alle Slawen und Juden des Habsburger Reiches die Deutschen hassen würden, weil sie wissen, dass unser Leben ihr Tod ist. Zitat Ende. Dieser Satz wirkt im Nachhinein wie eine düstere Prophezeiung. Bei der Formulierung der nationalsozialistischen Ideologie übernahm Alfred Rosenberg vieles aus den Aufsätzen und Vorträgen von Paul de Lagarde. Okay, so viel zu einem weiteren Propagandisten, also aus der Zeit der Bismarck-Herrschaft. Jetzt direkt zu Bismarck. Wenn man in die landläufige Geschichtsschreibung schaut und sich die Epoche von Bismarck anschaut und dann danach fragt, wie das bewertet wird, was unter Bismarck in Richtung Ost- und Südosteuropa von deutscher Seite ausgegangen wird, dann findet man immer wieder das Stichwort deutsche Interessenlosigkeit. Also das Deutsche Reich war vollkommen interessenlos an Ost- und Südosteuropa und wollte da auch gar keine eigenen Interessen verfolgen. Dafür wird immer wieder ein Zitat von Bismarck gebracht, nämlich, dass der Balkan nicht den Knochen eines pommerschen Grenadiers wert sei. Außerdem wird dann immer gesagt, Bismarck hat sich in dieser Zeit als Schiedsrichter betätigt zwischen den anderen Großmächten, also war ganz neutral und hat vermittelt. Diese Sichtweise, die man damals auf Bismarck hatte, wurde in den 1990er Jahren, also während des Bosnienkrieges und dann vor allen Dingen des Kosovo-Krieges 1999, plötzlich wieder aktuell, indem man Joschka Fischer mit Bismarck verglich und sagte, der ist jetzt auch wieder so ein toller Schiedsrichter, so wie das damals Bismarck war. Ich habe versucht, in meiner Arbeit nachzuweisen, dass das keineswegs so war, dass also auch unter Bismarck die deutsche Politik nicht interessenlos war an Ost- und Südosteuropa, auch wenn sie dort nicht militärisch eingegriffen hat, so wie man das aus dem Zitat von Bismarck über den pommerschen Grenadier ja schließen kann. Also keine militärische Intervention, die war zu dem Zeitpunkt auch nicht notwendig, aber Interventionen auf anderen Ebenen. Die erste Intervention, die es gegeben hat unter der Herrschaft von Bismarck, also noch unter Preußen, noch vor Gründung des Deutschen Reiches, war das Jahr 1866. In dieser Zeit gab es noch die Fürstentümer Moldau und Walachei. Heutzutage weiß keiner mehr, was das eigentlich beinhaltet hat. Die Walachei, es kommt öfters nur noch in Sprichworten vor, wenn man irgendjemand wegschicken will, dann soll der an die Walachei verschwinden. Moldau und Walachei waren quasi die Gebiete des späteren Rumäniens und gehörten damals also noch zum Osmanischen Reich. Und die Fürsten der Moldau und der Walachei haben sich in dieser Zeit gestritten und wollten zur Beilegung ihrer Streitigkeiten einen neuen Fürsten wählen. Und Bismarck ist dann auf die Idee gekommen, dort einen preußischen Prinzen, also einen Menschen aus preußischen Adel, als rumänischen oder Herrscher der Fürstentümer Moldau und Walachei einzusetzen. Das Ganze war aber absolut nicht im Sinne der anderen Großmächte, Frankreich und Großbritannien und Österreich, Ungarn und Russland. Dann hat Bismarck die Idee gehabt, er hat sich mit diesem ausersehenen Adligen in Berlin getroffen und hat gesagt, du kannst doch einfach inkognito die Donau runterschippern, also unerkannt, verkleidet. Dann steigst du in Bukarest aus und dann lässt du dich da wählen Und dann sind die anderen Großmächte vor vollendete Tatsachen gestellt. Und so wurde das auch gemacht. Und seit 1866 bis zum Zweiten Weltkrieg gab es damit eine preußische, also von einem preußischen Herrscher ausgehende Monarchie in Rumänien. In Bulgarien wurde dasselbe gemacht im Jahr 1879-80, also während der Unabhängigkeitserklärung von Bulgarien wurde eben auch ein preußischer Adliger nach Bulgarien geschickt und zum bulgarischen König gewählt. Und bis 1943 hatten wir also in Bulgarien eine Monarchie unter preußischer Hegemonie. Damit waren Bulgarien und Rumänien schon auf dieser, mit über Familienverbindungen, sag ich jetzt mal, an das Deutsche Reich angebunden. Das war der erste Schritt, den es gab unter der Zeit von Bismarck. Der zweite Schritt, den habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet mit den Zielsetzungen von Friedrich List. Nämlich unter Bismarck begannen die Eisenbahnbauten in Richtung Ost- und Südosteuropa. Zuerst maßgeblich von österreichischem Kapital oder österreichischen Finanziers ausgehend, dann aber auch mehr und mehr von preußischen und später deutschen Finanziers, wurden Eisenbahnlinien in Richtung Polen, in Richtung Rumänien, in Richtung Bulgarien und dem späteren Jugoslawien angefangen zu bauen. Und dann kam es zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 durch den Krieg gegen Frankreich. Und zwei Jahre später, im Jahre 1873, gab es die erste große Weltwirtschaftskrise oder der erste große Börsencrash 1873. Der ist uns ein bisschen bekannt noch dadurch, dass wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt der Antisemitismus in Deutschland hochkochte, der Antisemitismus vor allen Dingen eben gegen das Börsenkapital. Stöcker fing an zu predigen in dieser Epoche. Treitsch sagte, die Juden sind unser Unglück. Das hat alles, ist alles auch in dem Kontext dieser ersten großen Weltwirtschaftskrise von 1873 zu sehen. Für uns ist aber heute dabei interessant, dass das Osmanische Reich noch viel stärker von der Weltwirtschaftskrise betroffen war als das Deutsche Reich, weil das Osmanische Reich hatte sich zu diesem Zeitpunkt stark verschuldet gegenüber Frankreich und Großbritannien und hatte nun dadurch, dass die Krise da war und die Zinsen in die Höhe gingen, sah sich mit einer noch viel höheren Verschuldung konfrontiert. Und das Osmanische Reich hatte eben muslimische und christliche Untertanen. Wenn wir heutzutage die Moslems in Bosnien-Herzegowina sehen, betrachten, dann müssen wir wissen, dass ein Großteil der Menschen in Bosnien-Herzegowina zum Islam übergetreten waren in der osmanischen Herrschaft aus Steuergründen, weil die Moslems unter der osmanischen Herrschaft eine geringere Steuerlast zu zahlen hatten als die Christen. Nun kam die osmanische Regierung im Kontext der Wirtschaftskrise 1873 auf den Gedanken, die Steuerlast für die christliche Bevölkerung weiter in die Höhe zu treiben, um der Verschuldung entgegenzuwirken. Und das führte dazu, dass 1875 ein Aufstand in Bosnien-Herzegowina begann von der christlichen Bevölkerung, die einfach nicht mehr diese Steuerlast tragen wollte und tragen konnte. Und dieser Aufstand in Bosnien-Herzegowina 1875 weitete sich aus zu einem großen Krieg der Serben, Montenegriner, der Bulgaren, der Rumänen gemeinsam mit den Russen gegen das Osmanische Reich. Dieser erste große Krieg im Balkan lief von 1875 und 1878. Und die Großmächte sowie eben das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn haben die da kämpfen lassen, ohne einzugreifen. Das Ganze endete 1878 damit, dass das Osmanische Reich besiegt war. Und man könnte jetzt denken, und damit wird jetzt diese Karte da interessant von 1878, man könnte jetzt also denken, die haben jetzt den Krieg gewonnen gegen das Osmanische Reich, die Russen, die Serben, die Montenegriner, die Bulgaren und die Rumänen. Und jetzt können die auch selbst bestimmen, dass sie einen eigenen Staat gründen und die Grenzen bestimmen und so weiter. Das haben sie auch versucht oder haben sie auch gemacht bei einer Konferenz in San Stefano 1878. wo dann zum Beispiel festgelegt wurde, einen großen bulgarischen Staat zu gründen, der vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer, also bis zur Adria gehen sollte. Damit hätte Russland eben auch einen Zugang zur Adria gehabt. Dann sollte eben auch Serbien und Montenegro, Rumänien, einen eigenen Staat bekommen. Dann kamen aber die Großmächte, eben vor allen Dingen das Deutsche Reich Österreich, aber auch Frankreich und Großbritannien, haben gesagt, das haben wir schon während des Krimkrieges 1853 festgelegt, keine Grenzziehungen in Ost- und Südosteuropa ohne unsere Zustimmung. Also niet. Der Vertrag von San Stefano ist null und nichtig. Wir treffen uns in Berlin und da werden wir darüber befinden, wie jetzt die neuen Grenzen auszusehen haben. Unter Führung von Bismarck. Bismarck hat also diese Konferenz in Berlin einberufen. Und dazu müsst ihr wissen, dass kein Vertreter der Bevölkerung in Serbien, aus Serbien, Montenegro, Rumänien, Bulgarien, Bosnien und anderen Gebieten Ost- und Südosteuropas stimmberechtigt war auf der Konferenz in Berlin, sondern dass allein die Großmächte entschieden haben, wie die neuen Grenzen in Südosteuropa auszusehen haben. Dabei kam raus, dass es. Oh, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt ist es weg. Kann mir jemand helfen? Oh ja. Was muss ich jetzt machen? Okay, da ist es wieder, ne? Also. Dabei kam eben raus, dass Serbien, Bulgarien und Rumänien, wobei Bulgarien halt noch nicht das gesamte Bulgarien war, was wir heute kennen, aber trotzdem Serbien, Bulgarien, Rumänien und Montenegro in die Unabhängigkeit entlassen wurden und Bosnien-Herzegowina 1878 unter ein internationales Militärprotektorat gestellt wurde, so wie 1995 in Dayton. Allerdings gab es damals noch nicht die NATO, sondern man hat damals das Militärprotektorat in Bosnien-Herzegowina vorübergehend den Österreichern überlassen. Vorübergehend. Ja? So, trotzdem könnte man ja denken, ist ja schön und gut, jetzt gibt es also Serbien, gibt es Montenegro, gibt es Rumänien und Bulgarien, die können jetzt also einen eigenen Staat machen. Dazu muss man aber wissen, dass das noch einen Haken hatte. Und der Haken lag in den Eisenbahnbauten. Also die waren ja schon angefangen zu bauen, eben wie gesagt von österreichischem und deutschem Kapital. Die hatten da schon investiert und die haben gesagt, wir akzeptieren die Unabhängigkeit von Serbien, Montenegro, Bulgarien und Rumänien nur, wenn die alle Kosten übernehmen, die bisher aufgebracht worden sind für die Eisenbahnbauten und wenn sie auch alle Kosten übernehmen, die in Zukunft für die Eisenbahnbauten in diesen Gebieten aufzubringen sind. Und auch die Zinsen, die dafür an den letzten Jahren anfielen. Bei Rumänien hat man das noch perfider gemacht. Da hat man offiziell in der Diplomatie gesagt, wir erkennen Rumänien noch nicht an, 1878, sondern erst muss in Rumänien die bürgerliche Emanzipation der Juden stattfinden. Die müssen also bürgerliche Rechte bekommen. Und erst wenn das der Fall ist, wird Rumänien in die Unabhängigkeit entlassen. Wenn man sich aber die Publizistik der Zeit damals anschaut oder was hinter den Kulissen lief, dann ist ganz eindeutig, es ging eigentlich nicht um die Emanzipation der Juden, sondern es ging darum, dass die neue rumänische Regierung nicht einverstanden war, diese Kosten für den Eisenbahnbau zu übernehmen. Und als sie dann nach einigem Hin und Her 1879, 80 diesen Vertrag unterschrieben hat, der sie zum Beispiel darauf festlegte, über 40 Jahre hinweg die Schulden abzubezahlen gegenüber dem Deutschen Reich und Österreich. In dem Moment war Rumänien unabhängig und war von der Emanzipation der Juden keine Rede mehr. So, faktisch bedeutete das aber, dass eben Serbien, Montenegro, Bulgarien und Rumänien, obwohl sie unabhängig waren, eben von Beginn ihrer Unabhängigkeit abhängig waren, finanziell abhängig waren gegenüber dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Also keine großen wirtschaftlichen Spielräume hatten. Okay, jetzt noch ein kurzes Resümee eines französischen Nationalökonomen zur Bedeutung des Berliner Kongresses und der Herrschaft von Bismarck. Bye. Bei der Neuregelung der Staatenordnung Südosteuropas während des Berliner Kongresses hatte sich die sozusagen uneigennützig auftretende deutsche Regierung nach den Worten eines französischen Nationalökonomen, Zitat, ein Tor geöffnet, von welchem aus das germanische Mitteleuropa mit der Überzahl seiner Bevölkerung und dem Überschuss seiner Erzeugnisse sich den Orient erobern konnte. Den Orient erobern konnte. Zitat Ende. So, das war also jetzt der Berliner Kongress. In den 1880er Jahren ging der Eisenbahnbau weiter. Und immer mehr übernahm das deutsche Kapital die Führung und löste das österreichische Kapital ab. Das Konsortium wurde dann ab den 1800er Jahren geführt von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank unterschrieb jetzt Verträge mit dem Sultan in Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul. Und bis 1890 war die Eisenbahnstrecke von Berlin über Wien, Belgrad, Sofia bis nach Istanbul fertig. Und dann schloss dieses Konsortium unter Führung der Deutschen Bank einen Vertrag, diese Bahn von Berlin nach Istanbul weiter zu verlängern bis nach Bagdad. Das ist dann die spätere Bagdadbahn. Eigentlich sollte die Bahn noch weiter gebaut werden, nämlich bis nach Basra, an den Indischen Ozean, weil sich das Deutsche Reich damit eben auch noch einen Zugang zum Indischen Ozean versprach. Bis zum Ersten Weltkrieg haben sie es aber nur in Anführungsstrichen geschafft, bis nach Bagdad diese Bahn zu bauen, weil die Briten, die ja heute auch wieder in Basra einen Stützpunkt haben, eben dagegen waren, dass Deutschland, das Deutsche Reich bis nach Basra vordringen kann. Deswegen endete diese Bahn eben in Bagdad. Aber damit war sozusagen die wesentliche Expansionsrichtung vorgegeben der verspäteten deutschen Nation oder der verspäteten deutschen Kolonialmacht. Damals gab es eben die Seemächte Frankreich und Großbritannien, die sehr stark waren. Und wie gesagt, die deutsche Publizistik und die deutschen Politiker, das deutsche Kapital sah jetzt in dieser Richtung, weil es ein Landweg war, da brauchte man nicht über den See zu gehen, da brauchte man nicht nach Übersee zu gehen, eben eine lukrative Expansionsrichtung. Und die spiegelt sich halt wieder in dieser Linie von Berlin über Belgrad, Sofia, Istanbul bis nach Bagdad. So viel zur Zeit von Bismarck. Jetzt kommen wir zu der Zeit von 1890 bis 1914, also den 24 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. 1890 trat Bismarck ab und gab es dann neue Kanzler, aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass sich seit 1890 zwei wesentliche Gruppierungen rausbildeten, der deutschen Expansion in Richtung Ost- und Südosteuropa, die wir auch heute noch wiederfinden. Ich nenne die eine Richtung die der Annexionisten, das heißt die Richtung, die tatsächlich vorhatten, das Deutschtum in Ost- und Südosteuropa zu verbreitern, die an diese Idee anknüpften, die Auswanderung in diese Richtung voranzutreiben und diese Länder da halt mit Deutschen zu besiedeln und so zu durchdringen und ein großdeutsches Reich zu schaffen, was eben ost- und südosteuropäische Gebiete mit beinhaltet hätte. Diese Richtung der Annexionisten symbolisiert sich oder fokussiert sich ab 1890 auf den Alldeutschen Verband. Der Alldeutsche Verband ist quasi sowas wie ein Vorläufer, sag ich mal, aller heutigen vertriebenen Organisationen oder aller Organisationen, die das Deutschtum im Osten verbreiten wollen. Und die zweite Richtung, das waren die liberalen oder die ökonomistische Richtung, die waren nicht darauf aus, jetzt das ganze Gebiet zu kolonisieren, deutsche Auswanderung da hineinzutreiben, sondern mittels von Zollbündnissen, also zollfreien Räumen, ein Gebiet zu schaffen, wo sie quasi eine deutsche Hegemonie etablieren konnten und Geschäfte machen konnten ohne Zölle. Und das Ganze lief damals unter dem Begriff eines mitteleuropäischen Zollvereins. Also einer Vorläuferidee zu dem, was wir heute unter der Europäischen Union haben. Und eine Organisation, die sich da bildete, war der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein. Beide Richtungen hatten wesentliche Finanziers aus der deutschen Industrie. Diese annexionistische Richtung wurde vor allen Dingen finanziert von der Schwerindustrie, also zum Beispiel von Krupp später. Das heißt von Industriellen, von Unternehmern, die daran interessiert waren, einen direkten Zugriff zu bekommen auf Rohstoffe und Agrarprodukte in Ost- und Südosteuropa. Aber nicht nur dort, sondern zum Beispiel auch in Elsass-Lothringen, in den Erzbecken. Auch da wollte die Schwerindustrie expandieren. Und auch da kam es ihnen sehr zu Pass, eben dieser Gedanke, dass das Deutschtum auch in Elsass-Lothringen und in französischen Gebieten sich ausbreiten sollte. Die andere Richtung, die des mitteleuropäischen Zollbund-Idee, wurde unterstützt von der Deutschen Bank. Kein Wunder jetzt, nachdem ihr, was ihr gehört habt über die Bagdadbahn und von den neueren Industrien, zum Beispiel der Elektroindustrie von AEG damals. Die waren also nicht so sehr interessiert an direkten Annexionen, sondern daran, Geschäfte zu machen, ihren Wirtschaftsraum, ihre Absatzräume zu verbreitern, zu vergrößern und das eben ohne Zölle zu machen. So. Das waren die beiden Hauptrichtungen, die sich also ab 1890 herausbildeten und die deutsche Politik beeinflussten. Aber bei allen Unterschieden waren sie in einem einig, nämlich dass der wesentliche deutsche Expansionsraum in Richtung Ost- und Südosteuropa liegt. Damals hat natürlich auch der Kolonialismus begonnen, also es wurden deutsche Kolonien in Übersee geraubt oder annektiert. Aber die Geschichtsschreibung, die sich darauf konzentriert, vergisst einfach vollkommen, dass, wenn man das jetzt vergleicht, die deutschen Profite, die gemacht wurden in den Jahren 1890 bis 1914 mit dem, was man aus den Kolonien herausholte, waren einfach ein Vielfaches größer, sag ich jetzt mal, in den indirekten, informellen Kolonien in Ost- und Südosteuropa als in den Kolonien in Afrika. Das wird aber eben, wie gesagt, fast immer vergessen. Gleichzeitig wurde die Idee eines Mitteleuropa, was ich jetzt gerade schon versucht habe zu skizzieren, in dieser Idee eines mitteleuropäischen Wirtschaftsbündnisses oder eines Zollvereins, im Laufe dieser 24 Jahre immer größenwahnsinniger. Also wenn wir heute landläufig über Mitteleuropa sprechen, dann stellen wir uns da vielleicht Deutschland und Österreich und vielleicht noch die Tschechoslowakei oder Ungarn darunter vor. Damals hat sich dieser Begriff Mitteleuropa aber immer weiter ausgeweitet, bis er in den Jahren von 1910 bis 1914 spätestens in zahlreichen Flugschriften, die in großen Auflagen kursierten, zum Beispiel Berlin, Bagdad, die Ziele mitteleuropäischer Politik oder unsere Zukunft liegt auf dem Balkan, so hießen populäre Flugschriften, also habt ihr schon gehört, Mitteleuropa plötzlich also eine Ausdehnung hat von Berlin bis nach Bagdad oder noch weiter von Borkum bis nach Basra oder von Skandinavien bis an den Indischen Ozean. Also das lief dann alles unter dem Begriff Mitteleuropa. Und das skizzierte quasi den Wirtschaftsraum, den das Deutsche Reich beherrschen wollte. Okay, jetzt ein weiterer politischer Einschnitt in dieser Epoche. Das war das Jahr 1908. Im Jahr 1908 wollte das Osmanische Reich mal wieder Wahlen abhalten und auch die Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina daran beteiligen, weil die waren ja noch offiziell Teil des Osmanischen Reiches und standen nur unter einem vorübergehenden Militärprotektorat von Österreich-Ungarn. Zu diesem Zeitpunkt war dieses vorübergehende Militärprotektorat allerdings schon 30 Jahre alt. Heute haben wir das Militärprotektorat in Bosnien seit 15 Jahren übrigens. Da denkt auch kaum jemand noch dran. Okay, und jetzt hat aber Österreich einfach völkerrechtswidrig gesagt, nee, keine Wahlen in Bosnien-Herzegowina, sondern wir annektieren das Gebiet jetzt ganz für uns. Also völkerrechtswidrig wurde quasi diese Annexion durchgezogen. Da war natürlich Russland und Serbien und das Osmanische Reich gar nicht mit einverstanden. Die hatten aber keine Chance, weil eben auch Frankreich und Großbritannien zu dieser Zeit auf ihren Bündnispartner Russland, die waren schon zusammen in der Entente, in einem Militärbündnis, Druck gemacht haben, da nicht das zu sehr an die große Glocke zu hängen, die Geschichte mit Bosnien, weil man zu dieser Zeit, 1908, keinen größeren Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn riskieren wollte. Damit musste also Bosnien, Serbien, Russland diese Kröte schlucken, dass Bosnien eben annektiert war. Das Ganze führte aber dazu, dass, Gruppen entstanden in Serbien, die für eine Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina, von Österreich kämpften, unter anderem die sogenannte Schwarze Hand. Und ein Mitglied dieser Gruppe Schwarze Hand hat dann 1914 im Juli den österreichischen Thronfolger in Sarajevo ermordet. Und ihr wisst alles, was dann die Folge von diesem Attentat in Sarajevo war, zu dem ich gleich noch komme. Bevor ich aber zum Ersten Weltkrieg komme, noch ein zweiter Einschnitt. Ich guck mal, ob da jetzt auch eine Karte da ist. Ich glaube schon. Genau, das ist das Jahr 1913. In den Jahren 1912, 1913 gab es die sogenannten Balkankriege. Ihr hattet gerade auf der Karte ja hoffentlich schon gesehen, dass Teile von Südosteuropa immer noch zum Osmanischen Reich gehörten, nämlich zum Beispiel Mazedonien, das heutige Mazedonien und das heutige Albanien. Und jetzt im Jahr 1912 haben also die Regierungen von den südosteuropäischen Staaten wieder ein Bündnis geschlossen und sich mit Russland zusammengetan, um die anderen südosteuropäischen Gebiete, die noch zum Osmanischen Reich gehörten, freizukämpfen oder unter slawische, in Anführungsstriche, Herrschaft zu stellen. Und wieder hat dieses Bündnis das Osmanische Reich besiegt. Das Ganze hätte wiederum, also jetzt war der Krieg wieder beendet im Winter 1912, hätte wiederum bedeutet, dass Serbien einen Zuwachs bekommen hätte und zum Mittelmeer gekommen wäre und auch Russland mit als Bündnispartner. Das war aber nicht nur, dass Russland nicht rankommt, sondern auch, dass Serbien nicht ans Mittelmeer kommt, war vollkommen klar in der deutschen und österreichischen Diplomatie, weil damit hätte Serbien quasi eine eigene Handelspolitik machen können übers Mittelmeer und wäre nicht abhängig gewesen von den Verkehrswegen, die gebaut waren, nämlich von der Eisenbahnlinie zwischen Berlin und Istanbul. Deswegen haben also Deutschland und Österreich-Ungarn ein Veto eingelegt und sich wieder darauf bezogen, keine Grenzziehungen Ost- und Südosteuropa ohne Zustimmung der Großmächte. Es wurde wieder eine Konferenz einberufen, diesmal nicht in Berlin, sondern in London im Dezember 1912. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war die Ausrufung des Staates Albanien. Niemand hatte vorher einen Staat Albanien propagiert oder dafür gekämpft. Es gab keine Nationalbewegung, die sagte, wir wollen einen Staat Albanien haben. Aber wenn man einen Staat Albanien hatte, so hatte man eben auch wieder verhindert, dass Serbien und Russland den Zugang zum Mittelmeer kriegten. So, dann hat man dann wieder einen deutschen Prinzen eingesetzt, der Prinz von Wied, der wurde dann der erste Herrscher von Albanien. Italien hat großen Wert darauf mitgelegt, dass es Albanien gibt, weil man dann einen Einfluss hatte auf der anderen Seite der Adria. Und so wurde Albanien gegründet. Ja, aber das war natürlich nicht im Sinne von Serbien und Russland. Und das musste man irgendwie, um einen größeren Krieg zu verhindern gegen Serbien und Russland, was man zu diesem Zeitpunkt, vor allem Frankreich und Großbritannien, wollten das nicht verhindern, musste man irgendwie ein Zugeständnis machen an Serbien und Russland. Was war das Zugeständnis? Habt ihr eine Idee? Kosovo. Das Zugeständnis war das Kosovo. Sehr gut. Das heißt, das Kosovo kam sozusagen als Zugeständnis an Serbien. damit war sozusagen der Kosovo-Konflikt, den wir jetzt in den 1990er Jahren dann wieder hatten, quasi vorkonturiert, weil das ja nicht das wesentliche Ziel gewesen war von den Bündnispartnern während des ersten Balkankrieges, sondern das war ein Zugeständnis und da lebte eben größtenteils albanische Bevölkerung. Trotzdem haben die Serben eben gesagt, die serbische Regierung, das ist unser heiliges Gebiet, weil da haben wir die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 gegen die Türken verloren. Amselfeld übersetzt Kosovo-Polje, also das Kosovo war quasi bei serbischen Ideologen ein heiliges Land, deswegen haben sie das gerne genommen. Aber es war sozusagen nur ein Zugeständnis und es war nicht das, was eigentlich gewünscht war, nämlich der Zugang zum Mittelmeer. Trotzdem war Serbien jetzt durch den ersten Balkankrieg stärker geworden, weil es halt bestimmte Gebiete dazu gewonnen hatte und auch ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt hatte durch den Sieg gegenüber dem Osmanischen Reich. Und nun kam in Serbien die Idee auf, die Eisenbahnstrecke, die über das serbische Gebiet lief, die ja von der Deutschen Bank finanziert worden war und kontrolliert wurde, zu verstaatlichen. Also sozusagen die Kontrolle über diese Eisenbahnlinie zu übernehmen, damit auch die quasi die Einnahmen für sich zu beanspruchen, die Zölle zu beanspruchen und so weiter. Das war, und diese serbische Idee taucht jetzt plötzlich in der deutschen Publizistik ab Ende 1912, Anfang 1913 als der serbische Riegel auf. Serbien macht einen Riegel gegenüber der Bagdadbahn, gegenüber der deutschen Expansion nach Ost- und Südosteuropa. Und das wollte man nicht zulassen. Und nun taucht in den gesamten politischen Debatten im Reichstag und auch in anderen publizistischen Stellungnahmen der Gedanke auf, dass ein Krieg gegen Serbien nicht mehr zu vermeiden ist. Im Ende 1912. Und die Rüstungspolitik wird umgestellt von einer Flottenpolitik, auf die Flottenfinanzierung konzentrierten Rüstungspolitik auf die Armee, also auf die Landstreitkräfte, weil man eben damit rechnete oder darauf spekulierte, in nächster Zeit einen Krieg gegen Serbien zu führen. Nun hat man sich aber darüber Gedanken gemacht, dass man nicht als der Angreifer erscheinen wollte, dass man nicht die Schuld an einem Krieg gegen Serbien haben wollte. Und darüber hat man folgendermaßen diskutiert. Kaiser Wilhelm II. Notierte an den Rand eines Schreibens des Kaisers in diesem Zeitraum, es wird hier, das heißt in Berlin, es wird hier ein großer Wert auf Provokation gelegt. Eine solche lässt sich bei einigermaßen geschickter Diplomatie und geschickt geladeter Presse stets konstruieren. Eine Provokation gegenüber Serbien und Russland lässt sich stets konstruieren. Und der deutsche Botschafter in Wien schrieb im April 1913, dass es erforderlich sei, die Dinge so zu gestalten, dass Russland sich im Unrecht befindet und entweder Russland selbst oder seine Trabanten, also zum Beispiel Serbien, oder seine Trabanten als die Angreifer erscheinen. April 1913, also man wollte eine Situation herbeiführen, provozieren, wo Serbien oder Russland als Angreifer erscheint. Es lässt sich natürlich sehr viel darüber spekulieren, was dann im Juli 1914 passierte und warum das passierte, das Attentat in Sarajevo. Fakt ist, dass Österreich und Deutschland diese Gelegenheit beim Schopf ergriffen und Deutschland keineswegs Österreich bremste und sagte, das können wir auf diplomatischen Wege mit Serbien regeln, sondern dass es eine große Begeisterung gab, im Juli 1914 jetzt endlich gegen Serbien in den Krieg zu ziehen. Und ein wesentlicher Hintergrund war der, den ich beschrieben habe, den findet man tatsächlich auch im Juli 1914 oder im Sommer 1914 in der Publizistik, in den politischen Stellungnahmen. Das ist ein wesentliches Ziel dieses Krieges gegen Serbien, ist den serbischen Riegel zu durchbrechen, um den mitteleuropäischen Wirtschaftsraum von Berlin bis Bagdad endlich auch militärisch und für alle und ewige Zeiten zu sichern. Okay, jetzt komme ich also zum Ersten Weltkrieg. Eine wesentliche Kriegszieldenkschrift, von denen es in dieser Zeit sehr viele gab, war das sogenannte Septemberprogramm von 1914, das der deutsche Kanzler Bethmann-Hollweg verabschiedete und erklärte. Ihr müsst dazu noch wissen, dass Bethmann-Hollweg, der, ich denke, bis 1617 als Kanzler an der Macht war, ein Vertreter war dieser liberalen Expansionsrichtung, also dieser Richtung, die sozusagen ein mitteleuropäisches Zollbündnis anstrebte. Und das lässt sich auch im Septemberprogramm von 1914 spiegelt sich wieder. Aber das Septemberprogramm ist darüber hinaus noch wichtig, finde ich. Hört euch das mal genau an. Also dort hieß es: Das allgemeine Ziel des Krieges, Sicherung des Deutschen Reiches nach West und Ost auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zweck muss Frankreich so geschwächt werden, dass es als Großmacht nicht neu entstehen kann. Russland von den deutschen Grenzen nach Möglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden. Die nicht-russischen Vasallenvölker, wer war das? Das war das Baltikum, die beiden, das war die Ukraine, das war Georgien, also all die Länder, die nach 1989 von der Sowjetunion unabhängig wurden. Das lief damals unter dem Begriff nicht-russische Vasallenvölker. Die sollten also quasi von Russland, später eben von der Sowjetunion, abgespalten werden. Das war das ein wesentliches Ziel des Septemberprogrammes. Und zweitens, es ist zu erreichen die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, so wie heute auch, die Europäische Union hat keine Präsidentschaft, also wohl ohne eine gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung. Und dieser Wirtschaftsverband muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Und was Mitteleuropa bedeutete, habe ich ja schon öfters jetzt gesagt. Das war also das Septemberprogramm von 1914, was sozusagen noch ein liberales Programm war. Die Vertreter der Schwerindustrie des Alldeutschen Verbandes haben noch viel weitreichendere Ziele natürlich verfolgt. Aber hier war eben an der Regierung erst einmal diese Fraktion und man traf sich, wie gesagt, in der Zielrichtung Ost- und Südosteuropa. Wenn man das beherrscht, dann waren da, was das betrifft, auch erstmal die Schwerindustrie und der Alldeutsche Verband mitzufrieden. Zu Konflikten kam es dann später, da komme ich gleich zu, im Jahr 1916-17. Aber der wesentliche Erfolg, der wesentliche gemeinsame Erfolg war im Jahr 1916 realisiert, nachdem 1915 Serbien besetzt war, Belgrad erobert war, wurde auch noch Rumänien erobert 1916, weil die rumänische Regierung sich nach langem Hin und Her entschieden hatte, auf der Seite der Entente zu kämpfen. Deswegen wurde auch der Krieg gegen Rumänien gekämpft und auch das wurde besiegt. Und damit, mit dem Siegen über Serbien vor allen Dingen und dann auch über Rumänien 1916, war eben dieses Ziel eines Mitteleuropa von Berlin bis zum Osmanischen Reich realisiert. Und das wurde auch dementsprechend gefeiert. Augenblick. Der Kanzler Bethmann-Hollweg erklärte nach dem Sieg über Serbien vor dem Reichstag: Meine Herren, die Siege in Serbien haben die Donau befreit. Kontakt mit der Türkei ist hergestellt. Die Verwirklichung eines freien Weges zum Nahen Osten ist ein Meilenstein in der Geschichte dieses Krieges. Importe von Gütern aus den Balkanländern und der Türkei und sind eine sehr willkommene Ergänzung unserer Ressourcen. Darüber hinaus sind die Zukunftsaussichten verheißungsvoll. Eine sichere Brücke ist errichtet zwischen den alliierten Monarchien und dem Nahen Osten. Also diese Bedeutung wurde dem Sieg über Serbien gegeben. Nochmal ganz kurz zur Publizistik, bevor ich dann zu den Streitigkeiten am Ende des Ersten Weltkrieges komme. Publizistisch der größte Erfolg während des Ersten Weltkrieges war das Buch Mitteleuropa, das hieß so Mitteleuropa, von Friedrich Naumann. Friedrich Naumann ist heutzutage noch bekannt, weil die Stiftung der FDP nach ihm benannt wird oder benannt ist. Friedrich Naumann war eben damals ein Vertreter des Liberalismus. Der war dadurch bekannt geworden, dass er 1897 den nationalsozialen Katechismus geschrieben hatte und den Begriff des Nationalsozialen geprägt hatte. Das beinhaltete damals die Vorstellung, dass wenn Deutschland Kolonien und größere Expansionsmöglichkeiten hat, daran auch die Arbeiterschaft beteiligt werden soll, an den Profiten, um sozusagen die Sozialdemokratie zu schwächen oder die Gefahr einer Revolution in Deutschland zu schwächen, kam er eben auf den Gedanken, sag ich mal, des Sozialimperialismus, also auch die des deutsche Arbeiterschaft an den Errungenschaften von Kolonien und Expansionen zu beteiligen. Das beinhaltete der nationalsoziale Katechismus von 1897. Friedrich Naumann stand keineswegs alleine, der hatte eine ganze Schule um sich herum, die sich regelmäßig trafen, die Politikberatung gemacht haben, die mit Unternehmern zusammengearbeitet haben. Einer aus dem Kreis von Friedrich Naumann war Max Weber und einer aus dem Kreis von Friedrich Naumann war der spätere erste deutsche Präsident Theodor Heuss, also Vertreter des sogenannten deutschen Liberalismus. Und Friedrich Naumann publizierte jetzt im Jahr 1915 das Buch Mitteleuropa, das sozusagen der größte Bestseller während des Ersten Weltkrieges wurde, was genau diese Idee, die während des Septemberprogramms da formuliert worden war, nämlich eines mitteleuropäischen Zollbündes auf der Erscheinungsebene gleichberechtigt, aber tatsächlich unter deutscher Hegemonie eben popularisierte. Okay. Nun kam es aber 1916 zu Streitigkeiten. Der Kanzler Bethmann-Hollweg machte ein Friedensangebot gegenüber den Alliierten, gegenüber der Entente und sagte, wir sind jetzt bereit zu einem Frieden, wenn ihr das akzeptiert, was jetzt Stand des Krieges ist. Das heißt eben Serbien und Südosteuropa als abhängige Gebiete vom Deutschen Reich. Dem haben nicht zugestimmt, einerseits die Schwerindustrie, also die Leute um den Alldeutschen Verband, weil die eben auch noch in Richtung Westen, in Richtung Elsass, Lothringen und Frankreich expandieren wollten. Und denen haben zum Glück auch nicht zugestimmt, die Alliierten, die Entente, weil es zum Beispiel in London einen Kreis gab von Intellektuellen und Politikern, die Alliierten beraten haben. Und zu diesem Kreis in London gehörte Edward Beneš und Thomas Masaryk, also wesentliche Politiker der späteren Tschechoslowakei, die gesagt haben, auf keinen Fall dürfen wir den Status quo 1916 dem Deutschen Reich zugestehen, weil damit haben wir auf Dauer ein riesengroßes Gebiet von Deutschland beherrscht. Damit ist der deutsche Drang nach Osten und Südosten quasi zementiert. Das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen auf keinen Fall auf Grundlage dieses Status quo einen Friedensschluss mit dem Deutschen Reich, sondern wir müssen langfristig dafür sorgen, dass ein Staat Tschechoslowakei gegründet wird und ein Staat Jugoslawien als ein Bollwerk, ein Riegel gegenüber dem deutschen Drang nach Osten. Das war das, was Beneš und Masaryk und andere Intellektuelle, auch französische und britische Intellektuelle, dort in London propagierten und womit sie die Alliierten, auch den amerikanischen Präsidenten Wilson, berieten. So kam es also dazu, dass eben der Krieg weiterlief und die Amerikaner in den Krieg mit einstiegen, den U-Boot-Krieg gegen die Deutschen kämpften und Deutschland den Krieg verlor im Jahr 1918 und damit diese, ich sag jetzt mal, Wahnvorstellung von dem deutschen Gebiet von Berlin bis Bagdad fürs Erste ad acta gelegt werden musste, zumindest offiziell. Jetzt kommen wir also zur Weimarer Republik. nach dem Ersten Weltkrieg wurde eben durch die Verträge von Versailles und den anderen Vororten von Paris, Saint-Germain und so weiter, Trianon, wurde das Osmanische Reich aufgelöst und wurde Österreich-Ungarn aufgelöst und wurden neue Staaten oder neue Grenzen in Ost- und Südosteuropa gezogen. Ungarn wurde wesentlich verkleinert. Jugoslawien wurde gegründet und bekam auch die Vojvodina, also das, was heute Nordserbien ist, an der Donau liegt, von Ungarn. Rumänien wurde vergrößert und so weiter. Bulgarien wurde auch vergrößert. Und Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich verschwanden eben von der Landkarte. Theodor Heuss, von dem ich gerade schon kurz gesprochen habe, hat dann weiter publiziert in Zeitschriften, die den Mitteleuropa-Gedanken weiter propagierten. Und schon 1920 gesagt, der Zusammenschluss mit Österreich ist ein wesentliches Ziel des Deutschen Reiches, also das, was dann 1938 mit dem Anschluss an Österreich passiert. Das hat Heuss schon 1920 propagiert und eben nicht nur, um sozusagen Österreich anzuschließen, sondern auch, weil man gesehen hat oder gedacht hat, wenn man Österreich anschließt, dann hat man damit auch wieder ein wesentliches Tor in Richtung Ost- und Südosteuropa geöffnet. Das Ganze passierte aber, wie gesagt, nicht auf der offiziellen politischen Ebene, diese Zielsetzung weiter zu verfolgen, sondern da versetzte man sich eher auf andere Taktiken in den 20er Jahren, weil Deutschland eben durch die Versailler Verträge ja auch erst einmal sich an bestimmte Bedingungen halten musste. Zwei Strategien der Weimarer Republik waren erstens die Finanzierung der Deutschtumsverbände in Ost- und Südosteuropa, also in Polen, in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien wurden die Donauschwaben, die Schlesier, die Sudetendeutschen quasi als Missionare der deutschen Expansion, des deutschen Gedankens, der deutschen Interessen in Ost- und Südosteuropa finanziert, herangezogen. Gustav Stresemann, der in den 20er Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat für die Annäherung an Frankreich, war einer derjenigen, der diese Geschichte, also die Finanzierung, die Förderung, die Heranziehung der Deutschtumsverbände in Ost- und Südosteuropa wesentlich vorangetrieben hat, der da Treffen einberufen hat, der da die Finanzen freigegeben hat und so weiter. Das war also eine wesentliche Taktik der Weimarer Republik, die eben vor allen Dingen hinter verschlossenen Türen ablief. Und die zweite Taktik war es, alle Versuche in Ost- und Südosteuropa, die Bündnisse betrafen, ohne eine deutsche Beteiligung zu verhindern. Das einzige Bündnis, was das Deutsche Reich nicht verhindern konnte in den 20er Jahren, war die Kleine Entente. Das war ein Militärbündnis, das Frankreich mit der Tschechoslowakei und Jugoslawien und anderen südosteuropäischen Staaten schloss. Aber alle wirtschaftlichen oder sonstigen politischen Bestrebungen der Staaten Ost- und Südosteuropas und von Österreich ohne deutsche Beteiligung, die es damals gab, diese Bestrebungen, wurden torpediert. Da war zum Beispiel der Gedanke einer Donauföderation ohne deutsche Beteiligung und der Gedanke eines mitteleuropäischen Wirtschaftstages ohne deutsche Beteiligung. Der mitteleuropäische Wirtschaftstag wurde im Jahr 1925 gegründet, und zwar von österreichischen Geschäftsleuten und ungarischen Politikern, die vor allen Dingen das Ziel hatten, die Geschäftsbeziehungen, die Geschäftswege in Österreich-Ungarn ohne Zölle wiederzubeleben. Und nun hat aber, wie gesagt, das Deutsche Reich von vornherein einen Wert darauf gelegt, um mal einen Fuß in der Tür zu haben, und hat es geschafft, ab 1925/26 an allen Tagungen des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages beteiligt zu sein, ohne da aber die Hegemonie zu haben. Aber sie haben eben dabei gesessen, sie haben mitbestimmt. Im Jahr 1931 wechselte dann aber der Sitz des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages von Wien nach Berlin. Und damit war die Führung dieses Mitteleuropäischen Wirtschaftstages wieder unter deutscher Führung, so wie heute eben das Donaubüro und die Donauakademie in Ulm sich breit macht. Auch eine ähnliche Lobbyorganisation eben wie damals der Mitteleuropäische Wirtschaftstag. So, und eine dritte Linie in den 20er Jahren war eben langfristig auf ökonomischer Basis wieder die Geschäftsbeziehungen zu Ost- und Südosteuropa aufzubauen und damit wieder der erste Handelspartner der Gebiete in Ost- und Südosteuropa zu werden. Und da haben es die anderen Großmächte dem Deutschen Reich leider ziemlich einfach gemacht. Ich habe eben noch kaum was dazu erzählt, worin eigentlich die Wirtschaft Ost- und Südosteuropas bestand oder worin auch der Austausch bestand. Aber das könnt ihr euch denken, weil große Teile Ost- und Südosteuropas zu diesem Zeitpunkt eben nicht industrialisiert waren und stattdessen eben von Agrarprodukten und Rohstoffen lebten oder von dem Export von Agrarprodukten lebten. Und Frankreich, Großbritannien und die USA hatten eben für die Zufuhr von Agrarprodukten andere Gebiete, nämlich vor allen Dingen Gebiete in Übersee, Lateinamerika, Afrika und so weiter. Das heißt, die waren nicht so sehr interessiert an den Agrarprodukten und Rohstoffen in Ost- und Südosteuropa. Von daher hatten die Staaten in Ost- und Südosteuropa keine große Alternative, als sozusagen ihre Produkte in Richtung Österreich und das Deutsche Reich zu verkaufen. Die haben aber trotzdem versucht, einen größeren Stellenwert zu bekommen und auch bessere Preise zu bekommen, indem sie neben dieser Geschichte mit der Donauföderation zum Beispiel die Idee hatten, einen Agrarblock zu schließen. Das heißt, sich zusammenzutun und multinationale Verträge zu erreichen, um auf dem Weltmarkt bessere Preise für ihre Agrarprodukte, garantierte Preise für ihre Agrarprodukte durchzusetzen. Da haben sie sich zusammengetan und haben bis 1932 gemeinsam dafür gekämpft, dass es so multinationale Verträge für diese Agrarprodukte gibt. Und Frankreich, Großbritannien und die USA haben diese Bestrebungen wohlwollend unterstützt. Aber ihr könnt euch denken, wer das torpediert hat. Das war nämlich eben das Deutsche Reich. Und 1932 hat es das Deutsche Reich endgültig geschafft, dass all diese Ideen von multinationalen Preisen für die südosteuropäischen Agrarprodukte ad acta gelegt wurden und stattdessen bilaterale Präferenzverträge abgeschlossen wurden, also eben Verträge bilateral, das heißt von einem Staat zum anderen. Und das waren dann vor allen Dingen Verträge zwischen dem Deutschen Reich und den ost- und südosteuropäischen Staaten. Dazu komme ich gleich. Jetzt komme ich aber noch kurz vorher zu dem Jahr 1929. Da gab es dann wieder eine ähnliche Parallele zu dem Jahr 1873, nämlich eine große Weltwirtschaftskrise, die wieder auch große Auswirkungen hatte auf Ost- und Südosteuropa und auch auf die deutschen Bestrebungen in diese Richtung. Nämlich in diesem Kontext, in den Jahren 1928-29, entstand die Idee der Großraumwirtschaft. Heutzutage denken wir immer, Großraumwirtschaft, das ist ein Begriff der Nazis. Den haben die Nazis ja auch so übernommen, aber der ist nicht von den Nazis kreiert worden, sondern 1928-29 ist dieser Begriff Großraumwirtschaft oder dieses Konzept entstanden, eben in so Kreisen, die ich gerade schon beschrieben habe, nämlich Theodor Heuss, Friedrich Naumann, liberale Leute aus dem mitteleuropäischen Wirtschaftstag und so weiter, haben eben dieses Konzept der Großraumwirtschaft publiziert. Und in diesem Konzept der Großraumwirtschaft galt Südosteuropa als Ergänzungsraum. Das war ein neuer Begriff. Also, das ist unser Ergänzungsraum für unsere Industrie. Also wir liefern da Industriegüter hin und die ergänzen uns mit ihren Agrarprodukten und Rohstoffen. Und das war nicht nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern auch ein militärisches. Und zwar auch schon seit den 20er Jahren, weil die damalige Militärführung hat gesagt, das ist ja klasse, das finden wir gut, weil wir müssen aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges lernen. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges war, dass die deutsche Bevölkerung unzufrieden wurde in den letzten Kriegsjahren, 1916, 17, weil es Versorgungsengpässe gab. Also fing die deutsche Bevölkerung an zu hungern. Die Novemberrevolution der Soldaten in Wilhelmshaven zum Beispiel hatte wesentliche Gründe auch darin, dass eben die Versorgung nicht optimal war. Und das lag eben auch daran, dass der U-Boot-Krieg geführt wurde und dass man damals noch Versorgungslinien hatte aus Übersee, die eben durch den U-Boot-Krieg blockiert waren. Und nun kam also die Militärführung und sagte 1928, ja, wir wollen auch den Ergänzungsraum Südosteuropa, weil damit haben wir für einen künftigen Krieg, den es sicherlich geben wird gegen Russland und so weiter, um den Versailler Vertrag eben zu torpedieren, damit haben wir eine sichere Zufuhr an kriegswichtigen Rohstoffen, zum Beispiel das Bauxit aus Kroatien, das Kupfer aus Serbien, das Kupfer, die Rohstoffe aus der Mine in Trepča im Kosovo und so weiter, das Erdöl aus Rumänien, das war damals die wichtigste Erdölzufuhr für das Deutsche Reich. All das wollte man sich sichern im Rahmen dieses Konzeptes der Ergänzungswirtschaft mit dem Ergänzungsraum Südosteuropa. Und dafür dienten dann diese bilateralen Präferenzverträge, die ab 1932 geschlossen wurden und die auch noch den Hintergrund hatten, dass das Ganze devisenlos passieren konnte, weil man damals ja eine große Devisenknappheit hatte. Im Kontext der Weltwirtschaftskrise kam die deutsche Seite auf die Idee, eben Wirtschaftsverträge zu schließen, die ohne Devisen abliefen. Das heißt also ein Tauschhandel zwischen Agrarprodukten, Rohstoffen gegen deutsche Industrieprodukte auf dem Papier. Dafür wurde dann noch eine fiktive Währung gegründet, das war die Verrechnungsmark. Das heißt, alles, was sozusagen nur an Spitzen da war, was nicht geliefert wurde oder was sozusagen über die Verpflichtung hinausgeht, das wurde dann in Verrechnungsmark festgehalten, aber niemals tatsächlich bezahlt. Diese Verträge wurden, wie gesagt, ab 1932 geschlossen mit Ungarn, mit Rumänien, mit Jugoslawien, mit Bulgarien. Mit diesen Verträgen schaffte es das Deutsche Reich, die Staaten Südosteuropas quasi auf Gedeih und Verderb an sich zu binden. Und es schaffte es damit sozusagen den Krieg, den Zweiten Weltkrieg vorzufinanzieren und sich die Basis für den Zweiten Weltkrieg zu sichern. Wichtig dabei ist noch jetzt auch für die aktuelle Diskussion, dass Deutschland seine Lieferverpflichtungen in diesen Verträgen niemals nachgekommen ist. Die haben zum Beispiel höchstens mal zweitklassige ausrangierte Rüstungsgüter geliefert oder ein paar andere Sachen, aber die sind ihren Lieferverpflichtungen nicht nachgekommen, sodass die südosteuropäischen Staaten auch unfreiwillig zu Kreditgebern des deutschen Krieges wurden. Und auf der Grundlage dieser Recherchen hat jetzt in den letzten Monaten ein rumänischer Wirtschaftswissenschaftler, der in der Schweiz lebt, mal ausgerechnet, wie hoch die Schulden des Deutschen Reiches oder des Nachfolgestaates des Deutschen Reiches, also des deutschen Staates, gegenüber Rumänien noch sind, die bis jetzt noch nicht gezahlt wurden. Und das hat er vorsichtig hochgerechnet und gesagt, das sind mindestens 18 Milliarden Euro. Er ist jetzt im Augenblick dabei, das in Rumänien publik zu machen, ist jetzt am Wochenende auch in der größten rumänischen Talkshow, hat schon einen Brief an das deutsche Finanzministerium geschrieben vor 2 Monaten, der natürlich nicht beantwortet wurde, hat es aber jetzt geschafft, und das könnt ihr euch nachher noch angucken, die PDS, die Linke, dazu führt zu gewinnen, die jetzt eine kleine Anfrage stellt im Bundestag, was denn eigentlich mit diesen 18 Milliarden Euro, das heißt mit den deutschen Schulden aus diesen Clearingverträgen eigentlich passiert ist. Er hat mir noch erzählt am Telefon, dass Ceausescu 1973 in Berlin gewesen ist und das bei Willy Brandt angesprochen hat, dass da noch eine offene Schuld ist. Und Willy Brandt hat gesagt, das haben wir doch alles mit den Londoner Schuldenabkommen bezahlt. 1953 Londoner Schuldenabkommen, darauf beruft sich die deutsche Seite immer wieder. Darüber kann man hin und her streiten. In diesem Fall stimmt es auf keinen Fall. Weil alles, was im Londoner Schuldenabkommen festgehalten worden ist, bezieht sich auf die Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Und diese Präferenzverträge, diese Clearingverträge, von denen ich hier gerade spreche, die sind ab 1932 abgeschlossen worden und haben quasi der Vorfinanzierung des deutschen Zweiten Weltkrieges gedient und sind also nicht mit dem Londoner Schuldenabkommen von 1953 abgegolten. Von daher bestehen dort, also nicht nur gegenüber Rumänien, aber in Rumänien ist es jetzt ausgerechnet, sondern auch gegenüber Jugoslawien und Bulgarien und Ungarn wesentliche deutsche Schulden, von denen hier niemand mehr redet. Ja, ist das nicht bejährt? Was? Ist das noch nicht bejährt? Das wird die deutsche Seite wahrscheinlich so sagen, aber... What is it, 30 Jahren wie erfüllen? So 60 Jahren? Na gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das, wenn man jetzt, sag ich mal, an die ganzen Donauaktivitäten oder auch an die Entschädigungsleistungen, die auch immer noch deutsche Vertriebene, Donauschwaben gegenüber Jugoslawien verlangen, auf jeden Fall ein Diskussionspunkt, den man nicht vergessen sollte. Okay. So viel zur Zeit bis 1933. Wie gesagt, die Nazis haben dann dieses Konzept der Großraumwirtschaft und der Präferenzverträge übernommen. Das Ganze lief dann unter dem Begriff des neuen Plans, neuer Plan, 1934 unter dem damaligen Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht und Reichsbankpräsidenten. Der hat das also zu einer großen Sache gemacht, diese Clearingverträge. Und hat das Ganze unter der Überschrift Neuer Plan laufen lassen und hat eben im Laufe der 30er Jahre immer mehr von solchen Verträgen abgeschlossen. Das ging so weit, dass im März 1939 ein Wirtschaftsvertrag mit Rumänien geschlossen worden ist, der quasi in die Geschichte eingegangen ist als der erste Vertrag, wo ein Staat, ein anderer Staat in die Wirtschaftsplanung eines anderen Staaten direkten Einfluss genommen hat. Man hat also 1939 sich getroffen in Bukarest und einen Fünfjahresplan gemacht, das, was man früher, später also nur noch unter dem Realsozialismus kannte. Die Nazi-Regierung mit der damaligen rumänischen Regierung hat einen Fünfjahresplan aufgestellt und in diesen 5 Jahren festgelegt, welche Lieferungen an das Deutsche Reich passieren mussten und wie die gesamte rumänische Wirtschaft quasi auf die Vorgaben der deutschen Seite eingehen musste, zum Beispiel eben mit dem rumänischen Erdöl. Das war der Wirtschaftsvertrag von März 1939. Eine andere noch wesentliche Geschichte der 30er Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, die passierte so ab 1935/36, war, dass deutsche Publizisten, deutsche Wirtschaftsplaner auf die Idee kamen, die gesamten südosteuropäischen Staaten, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, zu Monokulturen umzubauen. Monokulturen, also das, was man zu dem Zeitpunkt vielleicht schon aus Lateinamerika kannte, nämlich einen Anbau nur von Soja, nur von Flachs, von Hanf, von Raps. Das wollte jetzt die IG Farben vor allen Dingen. Also der Zusammenschluss der drei großen Chemiefirmen Bayer, Höchst und BASF, die sich 1925 zusammengetan hatten, die wollten jetzt also in Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien die gesamte Agrarproduktion umstellen auf diese Chemieprodukte für ihre Interessen. Nicht sofort, sondern langfristig, weil sofort war man natürlich noch auf diese Sicherung der Agrarprodukte für die Kriegsführung gegen die Sowjetunion angewiesen. Man hat aber trotzdem angefangen in den 30er Jahren, südosteuropäische Bauern, Landwirte nach Deutschland zu holen und die zu schulen, denen zu sagen, ihr müsst also jetzt da nicht mehr irgendwie Getreide anbauen oder da Kühe weiden lassen auf euren Ländereien, sondern ihr kriegt von uns Finanzierungshilfe, Staatshilfe, wenn ihr jetzt hier Raps anbaut. Und dann kriegt ihr auch Dünger von uns und wir arbeiten zusammen. Und dann kriegt ihr sogar noch landwirtschaftliche Geräte von uns, dann seid ihr doch viel besser raus, als wenn ihr da nur ein paar Kühe weiden lässt. Also auf diese Art und Weise haben sie also seit Mitte der 30er Jahre versucht, die südosteuropäische Bevölkerung, die landwirtschaftliche Bevölkerung für ihre Wirtschaftsplanungen auf die Seite zu ziehen. Das Ganze hat aber noch einen anderen Hintergrund oder das hat noch eine andere Folge gehabt, weil in den Berechnungen, wenn man das jetzt machen würde, also Südosteuropa auf eine Monokultur umzustellen, kamen dann die Wirtschaftsplaner auf die Schlussfolgerung, dass wenn man also die Bevölkerung da jetzt beschäftigt, auch in der Monokultur, dass da 1,5 bis 2 Millionen Menschen überflüssige Esser sind. Weil die waren ja bis zu dem Zeitpunkt noch, sag ich mal, von der Subsistenzproduktion und von den kleinen Parzellen ihrer Familie mit ernährt worden. Wenn man das Ganze jetzt aber auf Monokultur umstellt, wie das vorgesehen war, dann errettete man 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die sind überflüssige Esser. Dann hat man sich darüber Gedanken gemacht, ob man da jetzt eine größere Wanderungswelle von Wanderarbeitern, Zwangsarbeitern von dieser Bevölkerung in das Deutsche Reich holt. Da gab es aber auch große Widerstände, die gesagt haben, wenn wir da so viele Leute aus Südosteuropa zu uns holen, dann gewöhnen die sich hier an den Lebensstandard und wenn die dann zurückgehen, dann wollen die auch denselben Lebensstandard wie im Deutschen Reich. Das wollen wir auch nicht, weil die müssen ja immer ein paar Stufen unter uns sein. Und von daher waren da quasi schon in den Berechnungen aus den 30er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg 1,5 bis 2 Millionen Menschen, mit denen man, die man quasi wirtschaftlich nicht verwerten wollte oder konnte. Nun begann also der Zweite Weltkrieg und man hatte sozusagen über die Wirtschaftsverträge diese Staaten wirtschaftlich angebunden. Man wollte sie aber auch noch militärisch an sich binden, um auf Gedeih und Verderb eben für den Krieg gegen Russland gesichert zu sein und nicht noch irgendwo anders Schauplätze aufzumachen, die sozusagen den Krieg gegen die Sowjetunion behinderten. Deswegen hat man den Drei-Mächte-Pakt gemacht, Deutsches Reich mit Italien und Japan, und hat die südosteuropäischen Regierungen unter Druck gesetzt, diesem Drei-Mächte-Pakt beizutreten. Rumänien und Bulgarien haben das im Laufe des Jahres 1940 gemacht und bei Jugoslawien hat das länger gedauert, und zwar bis zum März 1941. Und da wurde dann die jugoslawische Regierung auch so stark unter Druck gesetzt, dass sie den Drei-Mächte-Pakt unterschrieben haben. Und das Ganze war deswegen auch noch wichtig, weil die deutsche Militärplanung vorhatte, den Krieg gegen die Sowjetunion im Frühjahr 1941 zu beginnen. Im Frühjahr. Und mit der Unterschrift unter dem Drei-Mächte-Pakt im März 1941 hätte es losgehen können. Aber jetzt ist die serbische Bevölkerung oder die jugoslawische Bevölkerung, damals gab es ja das Königreich Jugoslawien, auf die Straße gegangen am 27. März 1941 und hat die Regierung gestürzt. Die Regierung, die diesen Drei-Mächte-Pakt unterschrieben hat. Die sind mit der Parole auf die Straße gegangen, lieber tot als Sklave des Deutschen Reiches zu werden. Und die neue Regierung hat nicht sofort den Drei-Mächte-Pakt zerrissen, sondern die hat da hin und her laviert. Aber die Hitler-Regierung hat sofort, in dem Moment, als die jugoslawische Regierung von der Bevölkerung gestürzt war, den Angriff auf Jugoslawien befohlen. Damit war auf der anderen Seite aber eben der Angriff auf die Sowjetunion erst einmal verzögert. Man hat also am 6. April 1941 Belgrad bombardiert und hat Truppen in Richtung Jugoslawien geschickt und es im April 1941 geschafft, Jugoslawien zu besiegen und Jugoslawien zu teilen. Das wisst ihr wahrscheinlich ja alle, dass dann Jugoslawien zerstückelt wurde. Es entstand dann der faschistische Staat Kroatien, der nicht nur das heutige kroatische Gebiet umschloss, sondern auch große Teile Bosnien-Herzegowinas. Andere Teile von Jugoslawien fielen an Ungarn, nämlich die Vojvodina, also Nordserbien. Andere Teile von Jugoslawien fielen an Bulgarien, Mazedonien. Andere Teile fielen an Italien, zum Beispiel die kroatische oder slowenische Adriaküste und auch das Kosovo. Und Serbien kam unter deutsches Militärprotektorat. Trotz all dem, und das wisst ihr ja genauso, ist dann der Krieg gegen die Sowjetunion im Winter 1941 in Stocken gekommen. Man kann viel darüber spekulieren, aber es gibt Historiker, die sagen, das hatte damit was zu tun, dass eben der deutsche Krieg nicht schon im Frühjahr 1941 begann, sondern erst im Sommer. Dass also die jugoslawische Bevölkerung da ein wichtiger Faktor war für die Verzögerung des Krieges gegen die Sowjetunion. Der Krieg gegen die Sowjetunion kam also in Stocken und damit kam auch die deutsche Planung gegenüber Südosteuropa in Stocken. Also es wurde jetzt nicht mehr langfristig geplant, es wurde jetzt nicht mehr gesagt, wir machen das als Ergänzungsraum, wir machen da Monokulturen und so weiter, sondern ab Ende 1941, Anfang 1942 ging es nur noch in Anführungsstrichen um Ausplünderung. Alles, was man habhaft werden konnte in Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien, so schnell wie möglich aus dem Land rauszuholen, ob das jetzt die kriegswichtigen Rohstoffe waren oder eben die Agrarprodukte. Und das führte so weit, dass eben die jugoslawischen oder die andere Bauern in Südosteuropa so stark unter Druck gesetzt wurden, dass sie als Geiseln genommen wurden oder mit Waffengewalt dazu gezwungen wurden, ihre Agrarprodukte eben abzuliefern. Das hatte natürlich aber auch noch andere Hintergründe und da, also es ging nicht nur um die Agrarprodukte, sondern es ging eben auch um die Germanisierungspolitik oder um die Säuberung gegenüber den Juden in Jugoslawien, gegenüber den Roma in Jugoslawien, gegenüber den Serben in Jugoslawien. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil wir jetzt hier in der Nähe der Donau sitzen und weil, wie gesagt, die neuen deutschen Wirtschaftsbestrebungen, die im Augenblick vor allen Dingen in Ulm ihr Zentrum haben, mit den Begriffen Donauakademie, Donaufest, Donaubüro, also alles rankt sich um den Begriff der Donau, aber fast niemand erinnert eigentlich mehr daran, was 1942 im Januar an der Donau passierte. Alexander Tischmer, der in Novi Sad lebte, also einer Stadt an der Donau, die in der Vojvodina liegt, beschreibt etwa zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg einen Tag, wo eine Gedenkfeier stattfindet auf einem Friedhof, er aber lieber in der Donau schwimmen geht. Und als er dann wieder ans Land kommt, kommen ihm folgende Gedanken. Es währte einen langen Augenblick und als ich endlich innehielt und mich mit ein paar leichten Bewegungen dem Ufer näherte, um meinen Körper, von dem alles Schwere abgefallen war und von dem unter den Küssen des Flusses allerbei Mühe und Plage abgesonderte Schmutz abgespült schien, der Sonne auszusetzen, als ich mich abgekühlt, mir selbst sympathisch im Schauer des Genießens, im heißen, spröden Sand ausstreckte, da war ich in plötzlicher Erinnerung an das Versäumnis dieses Tages nicht imstande, diese Donau mit jener in Verbindung zu bringen, die vor nicht allzu langer Zeit mehr als 1000 blutende Körper verschlungen hatte. Ich konnte es nicht, wenn auch der Vergleich mit einer Mischung aus grotesk irrealen und wirklichen verlockend war und mich so stark ergriff, dass ich zusammenzuckte und mich aufrichtete. Nein, es war unmöglich, sich das vorzustellen, obwohl es zutraf, dass hier, genau hier, vor 10,5 Jahren, an zwei Januartagen 1942, Mörder und Opfer aufeinander getroffen waren, blutige Leichen gelegen hatten, halb erschlagene Menschen schreiend in eben diesem Wasser versunken waren, dass unter eben diesem damals seelenlos grauen Himmel, auf eben diesem damals von vereisten Schnee bedeckten Sand, halbnackte Menschen im Ostwind stolperten und fast wahnsinnig vor Entsetzen im Gemetzel, wie sich die eigenen Wunden, vor sich die eigenen Wunden wahrnahmen, den eigenen Schrei, den eigenen in das schwarze Wasser unter der Eisdecke gestoßenen, zerfetzten Körper. Aber es war genau so. Während dieser zwei Tage wurden Menschen auf Lastwagen und zu Fuß aus der Stadt vor diese Badeanstalt in der Donau getrieben, mussten antreten und so in der Warteschlange, die einen unverbesserlichen Parodisten an die Warteschlangen an sommerlichen Sonntagnachmittagen erinnern konnte, da sozusagen die ganze Stadt in die Badeanstalt drängte, so hatten diese Menschen darauf, so harrten sie darauf, an die Reihe zu kommen. Schauerliche, unmenschliche Warteschlange bei minus 28 Grad vor dem grün gestrichenen, mit den gekreuzten Latten idyllisch geschmückten Eingang zur sommerlichen Badestelle zu stehen, zu erstarren in Frost und Wind, der hier jenseits der vertikalen Linie der Häuser mit Nadeln gefrorenen Schnees stoßweisen Augen, Hände und Hals überschüttete, geduckt zu zittern und mit zitternder Hand das Zittern seines Kindes, seiner Frau, seiner Mutter zu empfangen und voller Grauen, voller Gier nicht zu hören und voller Gier zu hören, die Schreie und das Weinen und die Beschwörungen, die klagende, vertierte Orgie des Sterbens jenseits der Kabinen, die sie unsichtbar machten. Mindestens 1246 einheimische Zivilisten wurden zwischen dem 21. und 23. Januar 1942 von den Besatzern ermordet. Die Leichen wurden in die Donau geworfen. Andere Quellen sprechen von 1000 ermordeten Juden und Roma, 2000 getöteten Serben. Die Täter erhielten, das waren also vor allen Dingen Leute von den Fallkreuzlern, also der ungarischen Besatzer, die das aber natürlich mit Zustimmung der deutschen Nazis taten. Die ungarischen Täter erhielten nach 1945 in Deutschland Asyl und konnten sich einer Verurteilung entziehen. In Novi Sad hatten bis dahin Serben, Juden, Kroaten, Ungarn, zusammengelebt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Massakern, die in dieser Zeit in Jugoslawien angerichtet wurden. Und eine wesentliche Truppe, die Massaker anrichtete in dieser Zeit, war die SS-Division Prinz Eugen. Und wenn heute hier immer wieder von den Donauschwaben die Rede ist und von der tollen kulturellen Zusammenarbeit der Donauschwaben mit den anderen Bevölkerungen in Ost- und Südosteuropa und das wieder sozusagen zu einer Idylle gemacht wird, zum Beispiel beim Donaufest in Ulm, dann muss man daran erinnern, dass diese SS-Division Prinz Eugen, die zum Beispiel viele Geiselerschießungen gemacht hat, nachdem ein oder zwei deutsche Soldaten von Partisanen erschossen worden sind, dann ganze Dörfer dem Erdboden gleichzumachen, dass diese SS-Division Prinz Eugen ausschließlich aus sogenannten Volksdeutschen, das heißt also aus Bernater Schwaben oder Donauschwaben bestanden hat. Das war eine volksdeutsche SS-Division, und zwar die erste volksdeutsche oder die erste SS-Division, die aus Bevölkerungsteilen des ehemaligen Jugoslawiens, eben dort deutschen Bevölkerungsteilen, rekrutiert wurden. Die darauffolgenden beiden SS-Divisionen, die in Jugoslawien gebildet wurden, waren die SS-Division Hanča, die wurde in Bosnien-Herzegowina gebildet, durch Moslems, wurde von dem Mufti von Jerusalem, der damals in Berlin war, gesegnet und mit eingeführt. Und die dritte SS-Division war die SS-Division Skanderbeg, die im Kosovo von Kosovo-Albanern gebildet wurden. Das waren die drei SS-Divisionen, die in Jugoslawien quasi ihr Unwesen trieben, neben dem Unwesen, das die deutsche Wehrmacht dort sowieso angerichtet hat. Und all das wird in all den Debatten über die Donauaktivitäten heute vollkommen unter den Tisch gekehrt. Jetzt komme ich noch zum Kriegsende und dann kurz zur aktuellen Situation, und ich hoffe, dass wir dann noch Zeit haben zu diskutieren, und deswegen versuche ich auch die aktuelle Situation so kurz wie möglich zu machen. Der Krieg endete in Südosteuropa nicht am 8. Mai 1945, sondern im Herbst, spätestens im Herbst 1944, durch die Befreiung Belgrads, durch die Partisanen von Tito und die Rote Armee und dadurch, dass die rumänische Regierung quasi die Seiten wechselte im Jahr 1944 und zu den Alliierten überging. Damit war sozusagen die deutsche Rohstoffzufuhr, die kriegswichtige Rohstoffzufuhr im Jahr 1944 gekappt, und es gab eigentlich im Jahr 1944 keine Aussicht mehr auf einen deutschen Sieg. Ihr wisst ja selbst, dass dann die Nazis oder die Deutschen trotzdem so verrückt waren, weiterzukämpfen und an dem Endsieg immer noch festzuhalten. Das manifestierte sich zum Beispiel noch darin, dass als die Russen, die Sowjets kurz vor Berlin standen, noch wieder versucht wurde, eine Front in Ungarn aufzumachen, um wieder an die Rohstoffe in Jugoslawien ranzukommen. Aber zum Glück hatte das Ganze keine Erfolgsaussichten mehr oder keine Wirkung mehr, sodass eben ab 1945, wie ihr alle wisst, die südosteuropäischen Staaten eben sozialistische Staaten oder realsozialistische Staaten wurden und nicht mehr unter deutscher Hegemonie standen. Trotzdem haben eben wesentliche Wirtschaftsplaner, Wissenschaftler, die vor und während des Zweiten Weltkrieges diese ganzen deutschen Bestrebungen Richtung Südosteuropa propagiert und vorangetrieben hatten, zum Beispiel als Berater der IG Farben. Also viele von diesen Wirtschaftswissenschaftlern, die im Südosteuropa-Institut in München saßen, die später ins Weltwirtschaftsinstitut nach Köln, nach Kiel gingen, die in Leipzig saßen, die in Dresden saßen, die haben also ihre Karriere fortgesetzt nach 1945 und haben auch von ihren Plänen keinen Abstand genommen, sondern haben zum Beispiel gesagt, also das mit dem Ergänzungsraum Südosteuropa, das war doch alles gar nicht so schlimm, sondern das war sozusagen ja geopolitisch die einzig sinnvolle Geschichte, die von der deutschen Seite ausgehen kann. Da müssen wir auch weiter dran anknüpfen. Und wenn dann irgendwann einmal der eiserne Vorhang fällt, dann können wir sozusagen die Früchte, die wir damals gesät haben, auch wieder ernten und können daran anknüpfen. Das waren Prognosen in den 50er Jahren. Ja, was daraus geworden ist, das wisst ihr genauso wie ich. Ich komme jetzt schnell noch zu den 90er Jahren und dann zu den heutigen Tagen. In die 70er Jahre, 1977, das ist wichtig, weil 1977 hier von Bayern aus ein wichtiger Schritt passierte, nämlich Franz Josef Strauß initiierte die Alpen-Adria-Gruppe 1977. Was war denn die Alpen-Adria-Gruppe? Die Alpen-Adria-Gruppe war ein Zusammenschluss von Regionen, nicht von Staaten, sondern von Regionen, nämlich von Bayern, von österreichischen Regionen, von italienischen Regionen, von ungarischen Regionen und von Slowenien und Kroatien. Slowenien und Kroatien gehörten zu dieser Alpen-Adria-Gruppe. Das heißt, es war der erste Versuch, sozusagen Slowenien und Kroatien aus Jugoslawien rauszunehmen und zu sagen, die gehören zu unserem gemeinsamen Raum. Das Ganze lief unter Raumpolitik oder einer Abstimmung, verkehrspolitischen Abstimmung, wirtschaftlichen Abstimmung und eben unter dem Raumgedanken. Den hat Franz Josef Strauß mit dieser Alpen-Adria-Gruppe 1977 initiiert und es damit auch geschafft, Kroatien und Slowenien, die sozusagen Republiksregierungen da in sein Boot hineinzuholen, schon 1977. Und französische Publizisten haben dann nach der deutschen Anerkennungspolitik der Zerschlagung Jugoslawiens 1991-92 gesagt, das war der erste Schritt, der 1977 mit der Gründung der Alpen-Adria-Gruppe von Franz Josef Strauß hier aus Bayern eben zur Aufsplitterung Jugoslawiens und auch damit zu einer Anknüpfung alter Pläne, sage ich jetzt mal, wieder passierte. Der zweite große Einschnitt war eben die deutsche Anerkennungspolitik im Dezember 1991, die erste einseitige Aktion, die Deutschland nach 1989, nach der Wiedervereinigung und nach 1945 gegen die Interessen der USA, gegen die Interessen Frankreichs und Großbritanniens durchgezogen hat, gemeinsam mit Österreich, Ungarn und dem Vatikan, haben sie Slowenien und Kroatien anerkannt, obwohl zum Beispiel der UN-Generalsekretär damals gesagt hat, wenn das passiert, dann kommt es zum Krieg in Bosnien-Herzegowina. So, jetzt noch zu Kinkel, Klaus Kinkel und Wolfgang Schäuble. Klaus Kinkel war dann eben der Nachfolger von Hans-Dietrich Genscher, der dann überraschend als dienstältester Außenminister einfach von einem Tag auf den anderen abtrat. Es gibt aber Gerüchte, dass hinter den Kulissen ein Druck ausgeübt wurde, weil der Bosnienkrieg angefangen war im April 1992 und genau das eben eingetreten war, wovor der amerikanische Außenminister, der UN-Generalsekretär, nämlich gewarnt hatte, dass diese einseitige deutsche Aktion zu einem Krieg in Bosnien führt. Auf jeden Fall genau zu diesem Zeitpunkt, als der Krieg in Bosnien begann, trat Genscher zurück und Kinkel, der vorher für den deutschen BND gearbeitet hatte, wurde Außenminister. Und von Kinkel, unter dessen Außenministerzeit unter anderem auch die verteidigungspolitischen Richtlinien zurückgehen, die zum Beispiel dann festhielten, dass der Einsatz der Bundeswehr im Ausland auch damit legitimiert ist, eben die deutschen Wirtschaftsinteressen, den Zugriff auf Rohstoffe zu sichern. Das sind die verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992, die bis heute halt ihre Auswirkungen haben. Dieser Kinkel sagte in seiner Zeit, nach außen gilt es, etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor gescheitert sind. Wir sind aufgrund unserer Mittellage, unserer Größe und unserer traditionellen Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa dazu prädestiniert, den Hauptvorteil aus der Rückkehr dieser Staaten nach Europa zu ziehen. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Stellung der deutschen Sprache und Kultur in Europa. Ich muss mal eben die andere Brille aufsetzen, damit ich noch das vorlesen kann, was Schäuble und andere Leute der CDU damals, Anfang der 90er Jahre, dann gesagt haben, in diesem Kontext. Und das ist auch wichtig für den Kontext jetzt, über die Perspektive der Europäischen Union. also ein CDU-Strategiepapier hat eben darauf gedrungen, eine beschleunigte EU-Osterweiterung zu drängen, unter anderem eben um Kroatien und Slowenien in die EU zu bekommen. Ohne eine solche Weiterentwicklung, Zitat, der europäischen Integration könnte Deutschland aufgefordert werden oder aus eigenen Sicherheitszwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen Europa alleine und in der traditionellen Weise zu bewerkstelligen. Was die traditionelle Weise war, habe ich euch hoffentlich klar machen können. So unter anderem Wolfgang Schäuble Anfang der 90er Jahre. So, jetzt noch ganz kurz zur aktuellen Situation. Die aktuelle Situation zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die Funktionäre der Donauschwaben Restitutionen von Serbien und Slowenien verlangen, eine völkerrechtliche Anerkennung ihres erlittenen Unrechtes und verfassungsmäßig garantierte Minderheitenrechte in Serbien und Slowenien und die Aufhebung aller Beschlüsse des antifaschistischen Rates der Volksbefreiung Jugoslawiens. Also alles, was sozusagen die Partisanenbewegung unter Tito beschlossen hat, nämlich eben die, bezogen auf die Aussiedlung der deutschen Täter. Also alle Deutschen, die auf Seiten der Partisanen oder auf Seiten der Jugoslawen gekämpft haben, sind davon ausgeschlossen gewesen. Aber alle sozusagen Deutschen, die kollaboriert haben mit den Nazis, mit der Wehrmacht, mit diesen SS-Divisionen, die wurden halt sozusagen dazu gebracht, das Land zu verlassen. Und das wird sozusagen, wird jetzt verlangt, diese Beschlüsse wieder aufzuheben. Okay. Das andere ist, das Kompetenzzentrum Südosteuropa, das Kompetenzzentrum Südosteuropa sitzt auch in Ulm, wird aber nicht von der Stadt Ulm gemacht, so wie das Donaubüro und die Donauakademie und das Donaufest und der Rat der Donaustädte und Regionen. Das sind alles neue Entwicklungen der letzten 10 Jahre, also neue Gremien, die sozusagen an diese alten Donaustrategien wieder anknüpfen. Also das Kompetenzzentrum Südosteuropa wird nicht von der Ulmer Kommune und auch nicht von dem Land Baden-Württemberg in erster Linie gemacht, sondern von der IHK, von der Industrie- und Handelskammer. Die haben also ein Kompetenzzentrum Südosteuropa gegründet und die nehmen jetzt zur Donaustrategie, zur neuen Donaustrategie Stellung. Die neue Donaustrategie beinhaltet all das, was ich jetzt gerade an Begriffen aufgezählt habe und beinhaltet aber vor allen Dingen den Versuch, den Donauraum zu einem Wirtschaftsraum zu machen, der von der EU als eigenständiger Wirtschaftsraum anerkannt und finanziert wird. So wie das mit dem Ostseeraum der Fall sein soll oder ist und mit dem Mittelmeerraum, was Frankreich vor allen Dingen versucht oder möchte, versucht jetzt also die IHK Ulm und versuchen andere Kreise in Baden-Württemberg und Bayern vor allen Dingen eben eine Donaustrategie innerhalb der EU festzuzurren, vor allen Dingen mit dem Ziel, eben EU-Fördermittel für ihre Zielsetzungen zu bekommen. Und sie hoffen darauf, dass mit der EU-Präsidentschaft von Ungarn im Frühjahr 2011, also nächsten Frühjahr, sie da eine große Unterstützung haben, um diese Donaustrategie innerhalb der EU zu verankern. Und das Kompetenzzentrum Südosteuropa schreibt jetzt, Deutschland, insbesondere Baden-Württemberg und Bayern sowie Österreich unterhalten intensive Wirtschaftsbeziehungen mit den südosteuropäischen Staaten des Donauraumes. Dazu muss man wissen, dass Baden-Württemberg und Bayern größere Profite, Geschäfte machen mit den Staaten Südosteuropas als mit allen anderen Gebieten in Europa oder in der gesamten Welt. Also mehr als zum Beispiel mit Frankreich machen sie Geschäfte eben mit den Staaten an der Donau. Für die baden-württembergische, bayerische und österreichische Wirtschaft stellen die südosteuropäischen Länder Schlüsselmärkte dar, die ein großes Entwicklungspotenzial gerade auch im Hinblick auf eine arbeitsteilige Produktion und für Outsourcing und Offshoring besitzen. Outsourcing und Offshoring, die neuen populären Begriffe, heißt also vor allen Dingen auf die billige Arbeitskraft in Südosteuropa, zum Beispiel in Rumänien zu setzen, um da eben dann zu produzieren oder Teile zu produzieren oder eben die billige Arbeitskraft anders zu nutzen für sein eigenes Unternehmen. Und ein wichtiger Hintergrund oder ein wichtiges Ziel, um diese Donaustrategie durchzusetzen, diese wirtschaftliche, ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Denkt noch mal ein bisschen zurück an den Anfang meines Vortrages. Friedrich List, Eisenbahnbauten, Bagdadbahn und so weiter. Oder die Donau runter und zum Schwarzen Meer. Jetzt kommt also das Kompetenzzentrum Südosteuropa und schreibt heute im Jahr 2010, nur mit einer erweiterten und modernisierten Verkehrsinfrastruktur wird eine schnelle Anbindung sowohl in den Donauraum als auch innerhalb der Regionen und Länder des Donauraumes möglich. Hinzu zählen der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze mit der Donau als Wasserstraße sowie der Magistrale für Europa. Das ist eine Hochleistungsverbindung im Schienenverkehr. Die Schienenstrecke Paris-Straßburg-Wien-Budapest bildet die zentrale West-Ost-Achse des gesamteuropäischen Schienenverkehrs und verbindet dort den Donauraum mit dem restlichen Europa. Der Ausbau dieser Bahnstrecke zur Hochleistungsverbindung ist eine wesentliche Voraussetzung, die rasche politische, ökonomische und kulturelle Integration von West- und Osteuropa voranzutreiben. Um eine Erschließung des gesamten Donauraumes zu erleichtern, sollte die Magistrale im Sinne des Orient-Expresses verlängert werden. Zitat Ende. Vielen Dank.